Propheten, die aus ihrer Arbeit gekommen, in Gefahr waren, führen betrügen, die euch jahrhundertelang ausgegangen haben, lasst euch nicht hilflos in den Schoßen dumm genug sind, die... Bonito, Augusto Toribio.